Deutschlandfunk. Kommentar. Der Begriff Anti-Abschiebeindustrie ist das Unwort des Jahres 2018. Das hat eine Jury aus Sprachwissenschaftlern in Darmstadt entschieden. Die Wortschöpfung des CSU-Politikers Alexander Dobrindt enthält diesen Negativpreis zu Recht, meint Nina Barth. Denn sie mache deutlich, dass sich gerade einiges verschiebt im politischen Diskurs. Anti-Abschiebeindustrie. Das ist eine gute Wahl zum Unwort des Jahres. Es zeigt, wie sehr sich in unseren Diskussionen Grenzen nach rechts verschieben. Und ja, diese Grenzen gibt es auch in der Sprache. Zumindest sollte es sie geben, und zwar für all diejenigen, die Sprache bewusst benutzen. Umso schlimmer, dass dieses Unwort des Jahres von einem führenden Politiker einer Regierungspartei stammt. Alexander Dobrindt nämlich, Chef der CSU-Landesgruppe im Bundestag. Ihm ist Anti-Abschiebeindustrie ganz bestimmt nicht einfach so rausgerutscht. Er hat es bewusst benutzt und Klagen gegen die Abschiebung abgelehnter Asylbewerber als Sabotage des Rechtsstaates bezeichnet. Und damit, so sieht es die Jury, unterstellt Dobrindt denjenigen, die abgelehnte Asylbewerber rechtlich unterstützen, das große Geld machen zu wollen. Außerdem, sagt die Jury, suggeriert der Begriff Industrie, dass dadurch überhaupt erst Asylberechtigte produziert werden. Das alles ist nicht nur sprachlich, sondern auch inhaltlich inakzeptabel. Mich machen solche Worte von einem Politiker einer Regierungspartei wütend. Sie machen mir ehrlich gesagt sogar ein bisschen Angst. Keine Frage, man kann über die Flüchtlingspolitik diskutieren, muss man sogar. Aber in einem Rahmen, der auch sprachlich angemessen ist. Und dieser Rahmen ist leider verrutscht. Anti-Abschiebeindustrie, das ist dann nur ein Beispiel von vielen. Auch der Begriff Asyltourismus war im Rennen um das Unwort des Jahres. Geprägt hat ihn Bayerns Ministerpräsident, der künftige CSU-Chef Markus Söder. Oder auch im Rennen Menschenrechtsfundamentalismus. Davon hatte der grüne Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer im Zusammenhang mit der Debatte um die Seenotrettung von Flüchtlingen gesprochen. Mag sein, dass sich viele Leute heute weniger Gedanken über Begriffe und Formulierungen machen. Aber wenn Politiker von demokratischen Parteien nicht sensibel mit Sprache umgehen, wer dann? Alexander Dobrindt hat übrigens gelassen auf die Entscheidung zum Unwort des Jahres reagiert. Es sei in der Debatte um die Beschreibung eines Sachverhaltes gegangen und Debatten brauchten auch zugespitzte Begriffe, sagte Dobrindt in Berlin. Das mag so sein, aber der Grat zwischen Zuspitzung und sprachlicher Verrohung ist manchmal schmal. Die Vorschläge zum Unwort des Jahres und letztlich die Entscheidung für Anti-Abschiebeindustrie zeigen, die sprachlichen Grenzen haben sich leider ziemlich nach rechts verschoben.